1. Samuel sagte zu Saul, Jahwe hat mich beauftragt, dich zum König über sein Volk Israel zu salben. Deshalb musst du jetzt Jahwes Befehl gehorchen. 2. Jahwe der Heerscharen sagt, ich habe beschlossen, Amalek für das zu bestrafen, was sie Israel angetan haben. Sie haben Israel angegriffen, als es aus Ägypten kam. 3. Geh und besiege Amalek. Zerstöre alles, was ihnen gehört, und verschone niemanden. Töte Männer und Frauen, Kinder und Babys, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. 4. Saul rief das Volk zusammen und zählte sie in Telam. Es waren 200.000 Fußsoldaten und 10.000 Männer aus Juda. 5. Danach zog Saul zur Hauptstadt von Amalek und legte einen Hinterhalt im Tal. 6. Saul sagte zu den Kenitern, geht weg von den Amalekitern, damit ich euch nicht mit ihnen vernichte. Denn ihr wart freundlich zu den Israeliten, als sie aus Ägypten kamen. Daraufhin zogen sich die Keniter aus dem Gebiet von Amalek zurück. 7. Saul besiegte Amalek von Telam bis nach Shur, das östlich von Ägypten liegt. 8. Er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Aber alle anderen Soldaten tötete er in einem blutigen Kampf. 9. Saul und das Volk verschonten jedoch Agag und die besten Schafe und Rinder, also die fetten und gut genährten Tiere. Sie verschonten auch alles andere Wertvolle und wollten es nicht zerstören. Nur das Vieh, das wertlos und gering war, zerstörten sie. 10. Da sprach Jahwe zu Samuel, 11. Es tut mir leid, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht ausgeführt. Das machte Samuel traurig, und er betete die ganze Nacht zu Jahwe. 12. Am nächsten Morgen ging Samuel Saul entgegen. Man sagte Samuel, dass Saul nach Karmel gekommen war, wo er ein Denkmal für sich selbst errichtet hatte. Danach war er weiter nach Gilgal gezogen. 13. Als Samuel Saul traf, sagte Saul zu ihm, sei gesegnet von Jahwe. Ich habe Jahwes Befehl ausgeführt. 14. Samuel antwortete, was ist das für ein Blöken von Schafen, das ich höre, und das Brüllen von Rindern? 15. Saul antwortete, das Volk hat sie von den Amalekitern mitgebracht, weil sie die besten Schafe und Rinder verschont haben. Sie wollten sie Jahwe, deinem Gott, opfern. Den Rest haben wir zerstört. 16. Da sagte Samuel zu Saul, warte, ich will dir sagen, was Jahwe diese Nacht zu mir gesprochen hat. Saul antwortete, rede. 17. Samuel sagte, obwohl du dich selbst für klein hältst, bist du doch das Oberhaupt der Stämme Israels. Denn Jahwe hat dich zum König über Israel gesalbt. 18. Jahwe hat dich ausgesandt und dir befohlen, geh und zerstöre die Sünder, die Amalekiter. Kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast. 19. Warum hast du Jahwes Befehl nicht gehorcht? Stattdessen hast du dich auf die Beute gestürzt und getan, was Jahwe nicht gefiel. 20. Saul antwortete Samuel, ich habe Jahwes Befehl gehorcht. Ich bin auf den Feldzug gegangen, zu dem Jahwe mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König der Amalekiter, mitgebracht und Amalek zerstört. 21. Aber das Volk hat Schafe und Rinder von der Beute genommen, die besten Tiere, die eigentlich zerstört werden sollten. Sie wollten sie Jahwe, deinem Gott, in Gilgal opfern. 22. Da rief Samuel, freut sich Jahwe mehr über Brandopfer und Schlachtopfer als über Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Nein, Gehorsam ist besser als Opfer, und auf Jahwe zu hören ist mehr wert als das Fett von Widdern. 23. Denn Ungehorsam ist so schlimm wie die Sünde der Wahrsagerei, und Eigensinn ist so schlimm wie Götzendienst. Weil du Jahwes Befehl missachtet hast, hat er dich auch als König abgelehnt. 24. Saul antwortete Samuel, ich habe gesündigt, indem ich Jahwes Befehl und deine Anweisungen nicht befolgt habe. Aber ich hatte Angst vor dem Volk, deshalb habe ich ihren Forderungen nachgegeben. 25. Bitte vergib mir jetzt meine Sünde und komm mit mir zurück, damit ich mich vor Jahwe niederwerfen kann. 26. Samuel antwortete Saul, ich werde nicht mit dir zurückkehren. Weil du Jahwes Befehl missachtet hast, hat Jahwe dich auch abgelehnt, König über Israel zu sein. 27. Als Samuel sich umdrehte, um zu gehen, packte Saul den Saum seines Mantels, aber der Mantel riss ab. 28. Da sagte Samuel zu ihm, Jahwe hat dir heute das Königtum über Israel entrissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. 29. Der Ruhm Israels lügt nicht und bereut nichts, denn er ist kein Mensch, der Reue empfinden würde. 30. Saul antwortete, ich habe gesündigt. Aber erweise mir jetzt wenigstens die Ehre vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, dass du mit mir zurückkehrst, damit ich mich vor Jahwe, deinem Gott, niederwerfen kann. 31. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul warf sich vor Jahwe nieder. 32. Danach befahl Samuel, bringt mir Agag, den König der Amalekiter. Agag kam fröhlich zu ihm und rief, die Bitterkeit des Todes ist nun vorbei. 33. Samuel sagte, so wie dein Schwert Frauen ihre Kinder genommen hat, so soll auch deine Mutter kinderlos sein wie keine andere Frau. Danach hieb Samuel Agag vor Jahwe in Gilgal in Stücke. 34. Dann ging Samuel nach Rama, und Saul kehrte nach Gibea zurück. 35. Samuel sah Saul bis zu seinem Todestag nicht wieder, denn Samuel trauerte um Saul. Aber Jahwe hatte es bereut, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte.